Kontext 21. Am 10. Oktober 2002 hielt Thomas Schmidinger von der Ökologischen Linken Wien auf Einladung von Mayday 2000 in Graz einen Vortrag zum Thema Antisemitismus in der Linken. In der folgenden Sendung hören Sie Ausschnitte aus seinem auf der Universität Graz gehaltenen Referat. Des heutigen Vortrags Antisemitismus in der Linken mag auf den ersten Augenblick für viele Linke absurd klingen, weil der Antisemitismus im Allgemeinen als eine Domäne der Rechten betrachtet wird, der ausschließlich eben in der extremen oder auch bürgerlichen Rechten vorkommt. Dass dem nicht so ist, möchte ich an einigen wenigen historischen Beispielen zuerst einmal zeigen, um schrittweise dann in die Gegenwart zu kommen. Es war in der Entstehung dessen, was wir heute als Arbeiterbewegung bezeichnen, vor allem im Frühsozialismus, aber auch in marxistischen Strömungen, keineswegs so, dass dort nie Antisemitismus vorhanden war, und dass sich diese politischen Gruppierungen, seien sie anarchistischer oder marxistischer Natur oder Ideologie, sich da so klar davon abgegrenzt hätten. Insbesondere bei frühsozialistischen Theoretikern wie beim Proudhon aus Frankreich gibt es immer wieder dezidiert antisemitische Stellen in seinen Werken, die, wenn man es heute liest, auch jedem als antisemitisch auffallen würden, die aber auch mit einer spezifischen Form von Kapitalismuskritik zu tun haben. Wir werden auf das später noch kommen, aber in groben Zügen möchte ich jetzt schon schildern, um was es dabei geht. Nach der Systemumgestaltung sozusagen von Feudalismus zum Kapitalismus hat sich für viele Menschen sehr absurde Situation abgezeichnet. Nämlich einerseits hat es offensichtlich weiterhin so etwas wie Herrschaft gegeben. Hat es Menschen gegeben, die mächtiger waren und Menschen, die weniger Macht hatten. Allerdings hat es im Gegensatz zum Feudalismus kein personales Herrschaftsverhältnis mehr gegeben. Das heißt, es war nicht mehr klar, dass irgendwann Feudalherr ist und ihm persönlich Unterworfene, Untergebene, sondern Herrschaft im Kapitalismus ist im Gegensatz zum Feudalismus eine warenvermittelte Herrschaft. Das heißt, es gibt offensichtlich sowas wie Herrschaft weiterhin, aber es gibt niemanden, an dem diese Herrschaft so klar festzumachen ist, an dem die unmittelbare Erfahrung des Beherrschtwerdens anzuhängen wäre, wie das im Feudalismus der Grundherr war. Daraus haben sich dann Theorien entwickelt, wer denn nun jetzt dieses neue System beherrschen würde. Aus dem mittelalterlichen christlichen Antijudaismus hat sich im Zuge dieser spezifischen Form von der Kapitalismuskritik, die aber nicht den Kapitalismus als System analysiert, sondern nach Schuldigen für den Kapitalismus sucht, der moderne Antisemitismus entwickelt. Das ist nicht die einzige Schiene, auf der er sich entwickelt hat, aber eine der Schienen. Aber hier war ein Berührungspunkt von einem Teil der frühen Arbeiterbewegung mit einer reaktionären Kapitalismuskritik, die sozusagen sich in vorkapitalistische Verhältnisse des Feudalismus zurückgesehnt hat und die sich dann in konservativen politischen Strömungen manifestiert hat und später auch radikalisiert hat im Faschismus. Aber auch beim Verstehen des Faschismus, wenn man die faschistische Ideologie analysieren will, kommt man nicht daran vorbei, den Einfluss linker Theoretiker und Akteure im frühen Faschismus, vor allem im italienischen und im französischen Faschismus, zu analysieren. Und es ist keineswegs Ausnahmeerscheinung, dass jemand wie der Mussolini aus einer marxistisch-kommunistischen Strömung gekommen ist und dann zum faschistischen Führer Italiens geworden ist. Auch im französischen Faschismus waren zum Beispiel mit Sorel, einem Anarchosyndikalisten, wichtige Leute der Linken beteiligt, als es um den Aufbau der ersten faschistischen Gruppierungen in Frankreich gegangen ist. Der französische Faschismus ist zum Beispiel maßgeblich aus einer Gruppe hervorgegangen von Intellektuellen, die sich Cercle Proudhon, also Proudhon-Kreis genannt hat, in der sich konservative, monarchistische, nationalistische Intellektuelle mit Anarchosyndikalisten und Anarchisten zusammengesetzt haben. Es gibt dazu ein ganz spannendes Buch von Zev Sternhell, einem israelischen Historiker, das heißt Faschistische Ideologie, der das ziemlich gut herausarbeitet und der darin auch keinen ideologischen Bruch sieht, sondern eine gewisse Kontinuität in diesen Linken, die sich darin äußert, dass, also das waren alles sehr revolutionäre Linke, die einen radikalen Bruch mit dem bestehenden System wollten und die, nachdem sie gesehen hatten, dass im Zuge des Ersten Weltkriegs die Arbeiterbewegung versagt hat und dass der sozialistische Internationalismus versagt hat, vom Proletariat als revolutionärem Subjekt übergewechselt sind zur Nation als revolutionäres Subjekt. Wo es dann in Italien zum Beispiel Theorien gegeben hat, dass die Italiener ein proletarisches Volk wären, eine proletarische Nation, und wo es gewisse Übergänge gibt. Aber ich möchte eigentlich jetzt nicht zu sehr auf den Faschismus als solchen eingehen, weil es nämlich da einen gravierenden Unterschied gibt zwischen italienischem Faschismus und deutschem Faschismus, beziehungsweise Nationalsozialismus, gerade im Bereich des Antisemitismus. Und wo nur in Deutschland und Österreich eine Form des Faschismus in die Macht gekommen ist, die dezidiert so antisemitisch war, dass sie eine industrielle Massenvernichtung von Jüdinnen und Juden betrieben hat. Das heißt nicht, dass die italienischen Faschisten oder die spanischen nicht antisemitisch gewesen wären. Es hat sich aber dort doch deutlich anders geäußert. Da komme ich jetzt zu einem wichtigen Punkt, nämlich die Antisemitismusdefinition. Wenn heute der Vorwurf des Antisemitismus an jemanden oder eine politische Gruppierung gerichtet wird, vor allem eine politische Gruppierung der Linken, dann reagieren die meistens mit einer extremen Abwehr und einem völligen Unverständnis für den Vorwurf. Und meiner Meinung nach liegt das auch daran, dass nach 1945, nach Auschwitz, Antisemitismus immer unmittelbar mit der industriellen Massenvernichtung gleichgesetzt worden ist. Antisemitismus hat es aber vorher gegeben und baut auf einer langen Tradition auf und hat es auch danach gegeben. Und insofern muss man, wenn man über Antisemitismus spricht, zwischen verschiedenen Formen des Antisemitismus unterscheiden. Zwischen einem christlichen Antisemitismus des Mittelalters, zwischen einem modernen Antisemitismus, der eben dann die Verschwörungstheorie und diese spezifische Form der Kapitalismuskritik dann inkludiert und der auch sich gegen nicht religiöse Juden richtet, weil er sich bereits auf eine rassistische Lehre aufbauen kann, die selbst Juden zu Juden macht, die in der zweiten Generation katholisch oder evangelisch waren, die aber eben als dann rassischer, also durch einen rassischen Antisemitismus diskriminiert werden, bis hin eben zu einem eliminatorischen Antisemitismus, der wirklich Juden vernichten will. Das hat er innerhalb der nationalsozialistischen Herrschaft am Anfang eine unterschiedliche Strömung gegeben zwischen Teilen der NSDAP, die Jüdinnen und Juden einfach nur unter Anführungszeichen vertreiben wollten, und solchen, die von Anfang an die Vernichtung wollten. Und die Vernichtung ist dann in der Form ja erst Anfang der 40er Jahre dann umgesetzt worden. Die Vernichtung ist zwar Radikalisierung der Antisemitismen, die es zuvor gegeben hat und ist ohne diese nicht vorstellbar, aber Antisemitismus beginnt nicht erst dort, wo die Gaskammern aufgehen. Ich möchte jetzt zur konkreten Vernichtung nicht so viel sagen, weil ich hoffe, dass das unter Linken bekannt ist. Ich hoffe auch, dass es, was leider nicht immer der Fall ist, bekannt ist, dass die Shoah, also diese industrielle Massenvernichtung der Jüdinnen und Juden durch Deutsche und Österreicher, insbesondere durch Österreicher, die im Vernichtungsprozess wesentlich mehr beteiligt waren wie Deutsche, also sich dabei nicht um irgendeinen Massenmord der Geschichte gehandelt hat, sondern um ein historisch einmaliges Ereignis, weil es nirgendwo sonst in der Geschichte eine ganze Industrie gegeben hat, in der eine gesamte Volksgemeinschaft eingebunden war und einen gesamten industriellen Apparat gegeben hat, der mit einer unwahrscheinlich rationalen Art und Weise die deutschen und österreichischen Jüdinnen und Juden, aber auch die polnischen und russischen Jüdinnen und Juden, soweit sie im Herrschaftsbereich der Deutschen waren und nicht mehr entkommen konnten, rechtzeitig vernichtet haben. Diese Einmaligkeit der Shoah heißt nicht, dass sie unwiederholbar wäre. Ich glaube aber, dass es relativ wichtig ist, auf diese Einmaligkeit zu beharren, auch die Unterschiede zur Vernichtung anderer Personengruppen durch die Nationalsozialisten herauszustreichen. Einfach weil ausschließlich die Vernichtung der Jüdinnen und Juden dermaßen perfekt industriell organisiert war und dermaßen im Mittelpunkt der Propaganda, aber auch der Handlungsweisen der Nationalsozialisten gestanden ist. So weit eben, dass Züge nach Auschwitz gefahren sind zu Zeitpunkten, wo die schon längst für den Nachschub an der Front benötigt worden wären und wo die Vernichtung der Jüdinnen und Juden auch mit dem Risiko der eigenen Vernichtung hergegangen ist und wo es keine rationale Logik mehr, keine wirtschaftliche Logik mehr gibt, die das erklären würde, was einfach Vernichtung um der Vernichtung willen war, was bei anderen Opfergruppen nicht in dieser Perfektion der Fall war. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht auch noch für die Frage nach 1945 und für die Frage der Linken das Verhältnis des deutschen Widerstandes, des österreichischen Widerstandes zur industriellen Massenvernichtung. Und da fällt auf, wenn man die Dokumente von eigentlich allen nicht-jüdischen Organisationen des Widerstandes liest, aber auch wenn man die konkreten Aktionen des Widerstands anschaut, egal jetzt, ob es sich um nationalkonservativen Widerstand gehandelt hat, um Widerstand innerhalb der Armee oder um linken Widerstand von Kommunistinnen und Kommunisten, oder den wenigen Anarchisten und Anarchosyndikalisten und Anarchosyndikalistinnen, die es damals noch in Deutschland gegeben hat, dass die Shoah und der Antisemitismus kaum eine Rolle gespielt hat. Und das hängt auch mit der Faschismusdefinition zusammen, die die stärkste Gruppierung der deutschsprachigen Arbeiterbewegung, der radikalen Arbeiterbewegung damals hatte, nämlich die KPD, die dieser Dimitrovschen Formel, dass der Faschismus vom Nationalsozialismus, hat man gar nicht gesondert vom generellen Faschismusbegriff gesprochen, dass der Faschismus nur eine Ansammlung der reaktionärsten Kräfte des Kapitals wäre. Auf den spezifischen Antisemitismus ist in dieser Definition nicht eingegangen worden und auch die meisten anderen Gruppierungen der Anführungszeichen arischen Arbeiterbewegung haben darauf keinen besonderen Wert gelegt. Es sind auch Anschläge zum Beispiel, die verübt worden sind, nie auf die Gleise, die nach Auschwitz geführt haben, verübt worden, sondern immer nur gegen andere Einrichtungen und nie speziell gegen die Todesmaschinerie. Also es hat sich teilweise bis zu einem Konflikt ausgeweitet innerhalb der Konzentrationslager, wo es einen völlig unterschiedlichen Stand der Interessen zwischen deutschen politischen Gefangenen gegeben hat und jüdischen Gefangenen. Kommt zum Beispiel wenn man sich den Aufstand in im Konzentrationslager, Vernichtungslager Sobibor anschaut, ziemlich gut heraus, wo die jüdischen Häftlinge auf einen Aufstand gedrängt haben, weil jeder Tag, an dem dieses Konzentrationslager weiter funktioniert hat, weitere tausende Menschen von den jüdischen Häftlingen getötet worden sind, während die kommunistischen Häftlinge ein ganz anderes Interesse gehabt haben, nämlich möglichst lang dort auszuharren. Von denen sind zwar immer wieder welche gestorben, hingerichtet worden, an Seuchen zugrunde gegangen etc., aber die sind eben nicht jeden Tag zu Hunderten und Tausenden in die Gaskammern verfrachtet worden. Und diese Aufstände sind dann auch, wenn sie erfolgt sind, gegen den Willen des politischen Widerstands in den KZs durchgeführt worden. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass es auch innerhalb der Linken eine Reihe von jüdischen Kommunistinnen und Kommunisten gegeben hat, die da teilweise dann in einer sehr zwiespältigen Lage waren, aber auch eine Reihe von linkszionistischen Bewegungen und Gruppierungen. Da jetzt vielleicht kurz was zum Begriff Zionismus, weil der vor allem seit Ausbruch der zweiten Intifada, aber auch früher, sehr diabolisiert worden ist, der Begriff. Also Zionismus heißt grundsätzlich nichts anderes als eine sehr heterogene politische Bewegung, die der Meinung war, dass der Antisemitismus in Europa eine wirkungsvolle Assimilation der jüdischen Bevölkerung auf Dauer verhindern wird und auch die völlige Assimilation Jüdinnen und Juden nicht vor diesem Antisemitismus schützen kann. Er ist im Zuge der Pogrome im zaristischen Russland, aber auch im Westen im Zuge der Dreyfus-Affäre sehr langsam zu einer politischen Bewegung geworden, hat sich ja relativ bald ausdifferenziert, wie sozusagen in jeder nationalen Bewegung hat es innerhalb des Zionismus ziemlich von Anfang an linke bis linksradikale Strömungen geben, die es teilweise heute noch gibt, Hashomer Hasair zum Beispiel. Es hat auch bürgerlich-liberale Strömungen gegeben, es hat rechte Strömungen gegeben, wie der zionistische Revisionismus von Jabotinsky. Es hat das ganze Spektrum gegeben, von ganz links bis ganz weit rechts. Und die linken Zionisten haben, genauso wie die Bundisten, die eine Art linke Kulturautonomie für die jüdische Bevölkerung angestrebt haben. Also die wollten keine nationale Heimstätte, wie es der Herzl formuliert hat, sondern eine kulturelle und politische Autonomie innerhalb Europas. Die waren vor allem in der Sowjetunion, vorher in Russland und in Polen sehr weit verbreitet. Aber sowohl diese linken Zionisten als auch die Bundisten waren natürlich bis zu ihrer Vernichtung bzw. Vertreibung nach Palästina Teil der deutschsprachigen Linken, haben aber im Zuge dieses Vernichtungsprozesses auch immer wieder ein größeres Problem mit dem Teil der Linken gehabt, der kein Verständnis hatte für ihre spezifische Situation als Jüdinnen und Juden, die eben anders war wie die andere politische Häftlinge in den Konzentrationslagern. Nach 1945 ist in Österreich und Deutschland durch diesen ungeheuren Zivilisationsbruch der Shoah eine sehr schizoide Situation entstanden. Die Besatzungsmächte haben Deutschland gezwungen, Österreich haben sie in etwas abgeschwächtem Maße dazu gezwungen, weil Österreich relativ schnell mit dieser Propagandalüge, das erste Opfer gewesen zu sein, durchgekommen ist. Also die Alliierten haben trotzdem auf Deutschland und Österreich insofern einen zivilisatorischen Einfluss ausgeübt, dass allzu heftige antisemitische Äußerungen in der Öffentlichkeit nach 1945 diskreditiert waren. Sowas wie vor der Machtergreifung der Nazi, dass es Organisationen gegeben hat, Massenorganisationen, die sich Antisemitenbund nannten und die einfach offen gesagt haben, ich bin Antisemit. Sowas hat es nach 1945 außer einer kleinen Strömung von extremen Neonazis nicht mehr gegeben. Nicht einmal in der VDU, in der späteren FPÖ, die doch sowas wie eine Nachfolgepartei der NSDAP und des dritten Lagers in Österreich ist. Gleichzeitig ist aber der Antisemitismus nicht verschwunden, weil der Nationalsozialismus in Österreich nicht von innen heraus zerstört worden ist, sondern durch den militärischen Sieg der Alliierten zustande gekommen ist. Zum Glück auch zustande gekommen ist, aber die österreichische Bevölkerung hat sich nach 1945 noch mehr wie die Deutsche über diese Lüge, das erste Opfer gewesen zu sein, nicht mehr mit dem Thema Antisemitismus und der Shoah beschäftigt. Also bis in die 80er Jahre noch viel weniger wie jetzt. Es ist erst im Zuge der Waldheim-Affäre wieder ein bisschen Thema war. Das hat zur Folge gehabt, dass in den Familien, in den Stammtischen, im privaten Bereich der Antisemitismus genauso munter weiter tradiert worden ist wie zuvor. An Stammtischen, ich meine, da muss ich eh nichts erzählen, kann man immer noch hören, der Hitler müsste wieder her und die Juden können vergast und er hat ein paar vergessen etc. Also da ist das immer noch genauso offen wie vorher, aber in der Öffentlichkeit ist es tabuisiert. Gleichzeitig ist es aber durch die Tradierung in den Familien und an den Stammtischen auch an Generationen weitergegeben worden, die erst nach 1945 geboren worden sind oder groß geworden sind. Dieses Auseinanderklaffen von öffentlichen und privaten Verwendungen des Antisemitismus hat es dazu geführt, dass in der Öffentlichkeit Antisemitismus überwiegend nur mehr über bestimmte Codes vorkommt. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, man ist gegen Juden, aber Rechte verwenden dann bestimmte Codes, wie zum Beispiel die Ostküste. Gemeint ist damit die US-amerikanischen Juden, die teilweise eben während der Shoah nach New York geflüchtet sind. Unter Nazis ist auch als Jew York bekannt, deshalb auch das besondere Feindbild dieser Stadt für Antisemiten, nicht nur im deutschsprachigen Raum, wie wir seit dem 11. September wissen. Also das ist nur einer von vielen Codes, die verwendet werden. Ein anderer Code, der von Rechten und von Linken verwendet wird, ist sozusagen das internationale Finanzkapital. Diese Codes haben die Funktion, dass Antisemitinnen und Antisemiten sofort wissen, von wem die Rede ist. Die wissen sofort, wenn der Jörg Haider Ostküste sagt, dass damit Jüdinnen und Juden gemeint sind. Aber in der Öffentlichkeit, wenn dann der Angriff kommt, er wäre antisemitisch, dann war es halt nur die Ostküste und was ist daran antisemitisch, er hätte nichts gegen Juden gesagt. In der Linken ist jetzt aber kein anderer Prozess eingesetzt wie in der Rechten und hat auch eine Kodierung stattgefunden. Teilweise eine bewusste Kodierung, teilweise war eine unbewusste. Wer zum Beispiel das Buch von der Ingrid Strobel, Anna und das Anderle, gelesen hat, das eine unheimlich gute, sehr persönliche Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Antisemitismus ist, der wird ihr wahrscheinlich zustimmen müssen, dass die politische Sozialisation von Linken und insbesondere von Linksradikalen in Österreich immer noch normalerweise nicht über das Thema Antisemitismus stattfindet, sondern über Rassismus am Land, vielleicht über die Provinzialität, über das Gefühl des Eingeschränktseins, was auch immer. Aber das Thema Antisemitismus kommt nicht einmal dann normalerweise vor, wenn es um Nationalsozialismus geht, sondern wird unter Rassismus subsumiert. Es war mir so gegangen, wo ich mich als Linksradikale politisch sozialisiert habe, dass für mich das Thema Antisemitismus nicht so zentral war, obwohl bei mir zu Hause auch, wenn wer irgendwo zu viel Geld verlangt hat, gesagt worden ist, das ist ein Jude. Das ist jetzt sozusagen die unbewusste Schiene, wo man antisemitische Stereotype entweder dann auch als Linker, sofern man sich nicht so klar damit beschäftigt hat, nicht lang damit beschäftigt hat, einfach aufnimmt und dann, weil man sie eben nicht bewusst reflektiert hat, Ventile dafür sucht. Und nach 1945 würde ich sagen, dass in der österreichischen Linken vor allem zwei Ventile sich geöffnet haben, wo dieser Antisemitismus, der nicht genügend reflektiert worden ist, sich wiederum kodiert Bahn gebrochen hat. Das erste Ventil ist der Antizionismus. Diesen muss man unterscheiden von einem Antizionismus vor der Shoah, der vor allem als jüdischer Antizionismus sich konstituiert hat und der innerjüdische Diskussion war, ob jetzt eben die jüdische Bevölkerung sich assimilieren sollte, ob sie kulturelle Autonomie, wie sie der Bund gefordert hat, anstreben soll, oder ob eben die Situation so ist, dass nur ein eigener Staat den ausreichenden Schutz bieten kann, den Jüdinnen und Juden brauchen, weil es weltweit Antisemitismus gibt. Das war eine innerjüdische Diskussion, die sich im Zuge der Shoah, im Zuge dieser industriellen Massenvernichtung, überwiegend entschieden hat. Zionismus ist gerade deshalb zur Massenbewegung geworden, weil er historisch Recht behalten hat. Nämlich insofern, dass eben auch die assimiliertesten Jüdinnen und Juden in Deutschland und Österreich genauso vernichtet wurden wie alle anderen auch. Und insofern, dass es auch keinen Staat gegeben hat, der seine Grenzen geöffnet hat für die Jüdinnen und Juden, die noch geflüchtet sind, noch flüchten konnten. Das heißt, dass es damals keinen jüdischen Staat gegeben hat, hat dazu geführt, dass viele Juden und Jüdinnen, die noch rausgekommen wären, nicht mehr rausgekommen sind, weil sie nirgendwo hin konnten. Insofern ist das der Hauptgrund, warum der Zionismus nach 1945 sich da in der innerjüdischen Diskussion durchgesetzt hat und dieser alte jüdische Antizionismus, wie er vom Bund und von den assimilierten Jüdinnen und Juden, wie er von den jüdischen Kommunisten und Kommunistinnen getragen worden ist, nach 1945 keine Relevanz mehr hatte. Der, ich sage wieder, arische Antizionismus der Linken nach 1945 hat ganz eine andere Funktion gehabt. Man muss dazu vielleicht noch der Ehrlichkeit halber sagen, dass 1948 bei der Staatsgründung Israels der überwiegende Teil der europäischen Linken inklusive der Sowjetunion voll und ganz hinter dieser Staatsgründung gestanden sind. Dass die Solidarisierung mit dem palästinensischen Widerstand, mit den palästinensischen Gruppierungen, wie auch immer man sie jetzt möglichst neutral nennen will, und die Ablehnung von Israel, die so weit gegangen ist bei sehr vielen Gruppierungen und teilweise heute noch so weit geht, dass sie den Staat Israel überhaupt als Ganzes ablehnen und einer Vertreibung der jüdischen Bevölkerung zustimmen würden. Also dass das erst eine relativ späte Entwicklung in den 70er Jahren ist. Und meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, dass in den 70er Jahren eine Generation an Linken und Linksradikalen als politische Akteure aufgetreten sind, die nach 1945 politisch sozialisiert worden sind und die Shoah nicht mehr bewusst miterlebt haben, oder sowieso nur als Zuschauer, aber doch, und die sich in ihrem Aufbegehren gegen ihre Nazi-Eltern so sicher fühlte, dass sie eh antifaschistisch sind und als Antifaschistinnen und Antifaschisten sowieso nicht antisemitisch sein können, dass sie sich leisten konnten, unter Anführungszeichen, wiederum gegen Jüdinnen und Juden einzuschreiten. Ich sage jetzt bewusst Jüdinnen und Juden und nicht Israel, weil es teilweise wirklich auch bis zum Extremfall in Entebbe, wo ein deutsch-palästinensisches Kommando zum ersten Mal nach 1945 jüdische von nicht-jüdischen Passagieren bei einer Flugzeugentführung selektiert hat, und wo zum ersten Mal nach 1945 deutsche Jüdinnen und Juden von Nicht-Juden und Nicht-Jüdinnen selektiert haben, wo das Linke waren. Das ist sozusagen für mich ein Extremfall. Ich möchte aber jetzt gar nicht so viele Beispiele aufzählen, weil da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Es hat sich da jedenfalls seit den 70er Jahren eine Strömung einer antiimperialistischen Linken herausgebildet, die von den hunderten Konflikten, die es weltweit gibt, und von der Vielzahl von Konflikten, wo es wesentlich klarer ist, wer der Aggressor und der Kolonialherr ist als in diesem Konflikt, ausgerechnet diesen Konflikt herausgesucht haben, um ihre revolutionären Hoffnungen in die palästinensischen Gruppierungen von der Fatah bis zur Volksfront zur Befreiung Palästinas bis zur Abu Nidal-Gruppe zu projizieren. Und ich frage mich jetzt, warum das passiert ist. Warum es gerade in Österreich und Deutschland passiert ist. Und für mich ist es was anderes, ob jetzt Leute sich für irgendwelche legitimen Interessen einer palästinensischen Zivilbevölkerung einsetzen oder ob dieser Konflikt in Wirklichkeit als Projektionsfläche dient. Und in meinen Augen dient dieser Konflikt für die österreichische und deutsche Linke im Wesentlichen als Projektionsfläche, nicht einmal nur von einer Seite, aber was die antiimperialistische Linke betrifft, dient er vor allem als Projektionsfläche, um sozusagen politisch korrekt, unter Anführungszeichen, etwas gegen Jüdinnen und Juden tun zu können. Und etwas gegen den Staat, den sich Jüdinnen und Juden geschaffen haben, um wenigstens einen Fleck auf der Erde zu haben, wo sie vor Verfolgungen sicher sind, in Frage stellen, abschaffen wollen, auch mit palästinensischen Gruppen noch zusammengearbeitet haben, wo die schon längst Yahud al-Bahr, Juden ins Meer, gerufen haben. Und auch heute noch, bei den ganzen Selbstmordanschlägen etc., solidarisch mit diesen sind. Also ich meine, das sind jetzt Extremfälle, aber es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, die sozusagen in Übergangsbereichen sind, und ich möchte jetzt nicht auf einzelne Gruppen eingehen, das ist, glaube ich, relativ uninteressant und auch verwirrend, die aber relativ große Toleranz gegenüber Gruppierungen haben, die diesen jüdischen Staat vernichten wollen. Das ist die eine Schiene. Ich habe damit überhaupt nichts über den Konflikt im Speziellen jetzt gesagt. Es ist auch interessant, mal über den zu diskutieren. Ich habe jetzt nur mal was darüber gesagt, wie dieser Konflikt in Österreich und Deutschland rezipiert worden ist. Die andere Schiene, und da greife ich jetzt sozusagen wieder das auf, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Kapitalismuskritik, das ist das, was ich und viele andere als strukturellen Antisemitismus bezeichnen. Strukturell deshalb, weil in den meisten Fällen ohne die Erwähnung von Jüdinnen und Juden auskommt und weil er auch sehr oft auch unbewusst formuliert wird. Es gibt Leute, die benutzen es bewusst, benutzen Chiffren für diesen strukturellen Antisemitismus bewusst, um damit antisemitische Gefühle, Stereotypen etc. loszulösen. Es gibt aber auch Leute, die das einfach nachplappern und sich einfach nicht nur Gedanken dazu machen und deswegen noch keine offenen Antisemiten sind. Aber eine Argumentation in ihrer Kapitalismuskritik an den Tag legen, die ein Weltbild sichtbar macht, das dem Weltbild von Antisemiten und Antisemitinnen strukturell sehr nahe kommt. Was meine ich damit? Es ist ein gravierender Unterschied, ob man den Kapitalismus als System analysiert, versucht zu verstehen, versucht diese Warenvermitteltheit von Herrschaft zu verstehen. Oder ob man den Kapitalismus als Resultat einiger weniger böser Menschen betrachtet, die bösartigerweise die Masse der Arbeiter und Bauern oder der Bevölkerung oder das Volk oder was auch immer ausbeuten. Ersteres ist eine Analyse eines Systems, zweiteres läuft auf eine Verschwörungstheorie hinaus. Diese Verschwörungstheorien sind in verschiedener Intensität sehr weit verbreitet. Ob es darum geht, die Weltbank als das Zentrum allen Übels und als einziges Problem darzustellen oder den IWF oder irgendwelche Strukturen, oder ob es jetzt darum geht, dass man wirklich schon sagt, 10 reiche Leute beherrschen die Welt und unter Umständen diese noch in Karikaturen, wie sie in einem Haufen von linken Zeitungen vorkommen, dann mit Hut und Hakennase darstellt, also mit anatomischen Merkmalen, die in antisemitischen Karikaturen Jüdinnen und Juden zugeschrieben werden. Das ist ein weites Feld, aber grundsätzlich ist die Vorstellung, dass eine kleine Gruppe von Menschen die Welt beherrscht und das eben im Verborgenen tut, weil wir es ja im Kapitalismus nicht so offensichtlich sehen, weil es eben diese Gruppe nicht gibt, sondern weil der Kapitalismus ein wahnvermitteltes System ist. Wenn ich jetzt aber eben mir den Kapitalismus so vorstelle, dass das ein ganz hinterlistiges System der Verschleierung ist für die wahren Herren der Welt, die diese beherrschen und dann mit ihren Krakenarmen und Tentakeln die Welt umfassen, dann habe ich strukturell genau das Gleiche, wie sich ein Antisemit die Welt vorstellt. Nämlich als eine Welt, die im Geheimen von Jüdinnen und Juden beherrscht wird. Die das ganz geschickt verbergen und die als jüdische Kapitalisten diese Welt beherrschen. Manchmal dann als ganz besonders geschickte Verschleierung auch noch den Bolschewismus beherrschen und dann sozusagen auch noch also der jüdische Kapitalismus und der jüdische Bolschewismus, die dem deutschen Arbeiter suggerieren, dass sie, also wo er dann sozusagen aussuchen darf, auf welcher jüdischen Seite dass er steht. Das ist das klassische Bild eines Antisemiten. Und wenn man Karikaturen zum Beispiel vergleicht, ich halte es für sehr signifikant, einen Karikaturenvergleich anzustellen, da kann man Karikaturen von Attack oder von trotzkistischen Gruppen oder von maoistischen Gruppen anschauen, wie die den Kapitalismus darstellen oder den Kapitalisten. Und daneben Karikaturen stellen, wie sich Nazis oder der Antisemitenbund oder andere antisemitische Organisationen den Kapitalismus vorstellen. Ich garantiere euch, ich kann euch 10, 20 Karikaturen hinlegen und jeder von euch wird nicht erraten, von wem diese sind. Zumindest wenn man den Text wegtut. Auch ohne, dass diese Art von Kapitalismuskritik, wenn sie von der Linken kommt, sich explizit gegen Jüdinnen und Juden richtet, kann sie zum Einfallstor für einen offenen Antisemitismus werden. Weil wenn ich im Kopf von Leuten eine Struktur verankere, wo dann nur noch der Kapitalist oder die Weltbank oder wer auch immer durch die Juden ausgewechselt werden muss, dann bin ich einfach schon sehr weit in Richtung eines antisemitischen Diskurses geraten. Wenn ihr Texte aus verschiedenen linken Gruppierungen lest und Karikaturen anschaut, werdet ihr immer wieder eine der beiden Argumentationslinien entdecken, bin ich der Meinung. Das Entscheidende ist einfach darauf hinzuweisen, dass es diese beiden Kodierungen auch in der Linken gibt und dass diese in der Linken meiner Meinung nach nicht schwächer vorhanden sind wie in anderen politischen Strömungen des österreichischen Politspektrums. dem Publikum kam auch die Frage, ob den Antisemitismus als eine Form von Rassismus oder eher als eigene Ideologie zu verstehen sei. Aber ich spreche jetzt mal vom modernen Antisemitismus. Der hat eine enge Verbindung mit Rassismus, ist aber nicht dasselbe. Er ist undenkbar ohne den Rassismus, weil er ein rassischer Antisemitismus ist. Aber er ist insofern anders, weil sozusagen das bürgerliche Subjekt grenzt sich gegen oben, also vermeintlich gegen oben und gegen unten ab. Wenn man schaut, was für Stereotype rassistisch Verfolgten zugeschrieben werden, dann sind es im Wesentlichen Stereotype, die entweder ausschließlich negativ sind, stinken, sind dummer, unkultivierter, sind höchstens in einem Punkt positiv, unter Anführungszeichen, nämlich in der sexuellen Überpotenz, wenn es Afrikaner betrifft, wo man sich vorstellt, die haben meterlange Schwänze und ficken irgendwie viel besser wie Europäer. Das ist aber auch kein Widerspruch zum anderen, weil eben rassistisch verfolgte Menschen als naturnah gesehen werden. Also die sind so Halbzivilisierte. Die sind wild, natürlich, auch der edle Wilde ist sozusagen, selbst wenn er positiv gesehen wird, als Halbtier dargestellt. Der Antisemit sieht Jüdinnen und Juden aber als genau das Gegenteil, nämlich als übervergeistigt, überintellektuell und als weltbeherrschende Bedrohung. Das, was da entscheidend dazu kommt, ist die Verschwörungstheorie, nämlich dass Juden und Jüdinnen die Welt beherrschen. Ich habe das noch nie von einem Rassisten gehört, dass Afrikaner die Welt beherrschen oder so. Das wirkt sich praktisch auch insofern aus, dass Antisemiten oder antisemitische Bewegungen sich immer als Befreiungsbewegungen sehen. Sozusagen als Befreiungsbewegungen gegen eine weltweit beherrschende Macht. Während Rassistinnen und Rassisten, sehr oft sind Menschen das beides, sind sowohl antisemitisch als auch rassistisch. Aber die Zuschreibungen auf rassistisch verfolgte Menschen sind nicht weltbeherrschend und überintellektuell und vergeistigt und in die Richtung gehend, sondern sind Abwertungen in Richtung Tier. Der ist natürlich wild, mutig, etc. Thank you. diese Sendung mit einem Mitschnitt eines Referats über Antisemitismus in der Linken von Thomas Schmiedinger wurde von der Ökologischen Linken Wien produziert. Texte der Ökologischen Linken zum Thema Antisemitismus sind auf unserer Webseite www.oikoli.cjb.net zu finden. Die Musik der Sendung stammte von John Zorn aus der CD War kochbar. Zum Abschluss noch drei Literaturtipps zum Thema Antisemitismus von links. Von der Initiative Sozialistisches Forum: Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten über Israel und die linksdeutsche Ideologie. Erschienen im Saira Verlag 2002 in der zweiten erweiterten Auflage. Von Leon Poliakow: Vom Antizionismus zum Antisemitismus. Ebenfalls im Saira Verlag erschienen 1992. Von Ingrid Strobel: Anna und das Anderle, eine Recherche. Erschienen in der Kollektion Fischer 1995. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.